Kundgabe 965. Empfangen durch Bertha Dudde am 15.06.1939. Dämonen. Versuchungen. Liebe zur Materie. Die Dämonen lauern auf jeden schwachen Moment und bemächtigen sich der willensschwachen Seele, um sie zu Fall zu bringen. Vergeblich ist das Ringen des Menschen so lange, bis er sich dem Vater im Himmel empfiehlt, und selig, wer in solcher Not zu ihm flüchtet, denn er bedarf wirklich göttlicher Hilfe. Es hat die feindliche Macht unglaubliche Gewalt über ein schwaches Menschenherz und bedient sich oft solcher Mittel, die heftigen Widerstand erfordern, den der Mensch in seiner Schwäche nicht allein aufbringen kann. Doch die göttliche Liebe ist für das Erdenkind immer bereit, so ihrer nur gedacht wird. Die Seele sucht unausgesetzt, sich selbst zu besiegen. Doch gleisnerisch lockt der irdische Besitz. Und es versuchet der Widersacher, das Erdenkind, auf alle erdenkliche Weise. Und es soll der Hang zur Materie doch restlos überwunden werden. Es soll alles Verlangen danach abgestreift und stattdessen nur geistiger Besitz erstrebt werden. Und doch fällt der Mensch immer wieder in die Hände des Feindes, so ihn noch die geringste Liebe zum Besitz danach trachten lässt. Denn dann ist dessen Gewalt desto größer, je mehr sich der Mensch zum Sklaven seiner irdischen Güter werden lässt. Und hat er einmal erkannt, welche Schwäche den Menschen zum Fall kommen lässt, so wird er nicht nachlassen mit Versuchungen solcher Art. Und wieder wollen wir dir zurufen: Wachet und betet, auf dass ihr nicht in Versuchung fallet. Denn der Feind suchet mit List den Abfall von Gott herbeizuführen, und er bedient sich dazu immer der schwächsten Momente im Leben des Menschen und hat dann den stärksten Einfluss auf die Seele. Die wohl an sich die Versuchung erkennt als solche und doch eine gewisse Zaghaftigkeit sie dazu antreibt, dem Begehren der feindlichen Macht nachzukommen und also doch wieder der Materie anhanget, anstatt ihr den Kampf anzusagen. Und so kann der geringste Anlass zu geistigem Rückgang führen und es kann ein reines Herz befleckt werden, so die Hilfe Gottes nicht in Anspruch genommen wird. Dagegen wird aber erfolgreich jeder Anfechtung gegenüberstehen, ein die Hilfe Gottes begehrendes und also im Licht und in der Gnade stehendes Erdenkind. Denn seiner Bitte um Erlösung aus der Gewalt des Widersachers wird bald entsprochen werden. Und die Materie wird ihm immer ferner erscheinen. Und der Hang danach wird völlig überwunden sein. Amen.